Tachel Landstuhler, Japan Spezial. In der Folge geht es um ein Onsen. Onsen sind so japanische Bäder. Wollte ich euch mal, wie gesagt, kurz erzählen, wie so mein Eindruck war und was es da so ein bisschen zu beachten gibt. Also wenn ihr in Japan sind, empfehle ich euch auf jeden Fall mal einen Besuch in einem Onsen. Ich habe das verbunden im Anschluss auf meine Wanderung an den Berg Takao. Hören ihr noch, gibt es extra Folge dazu, eine Tagesberichtsfolge. Und wie müssen wir euch das vorstellen? Onsen gibt es entweder als große Badehäuser. Es gibt sie auch in sogenannten, in traditionelle Häuser integriert. Und das waren eigentlich, glaube ich, die zwei Arten. Also extra Badehäuser oder sogar in Hotels und in diese traditionelle japanische Gästehäuser integriert. Das, was ich hatte, war, wie gesagt, relativ groß und auch relativ neu aufgebaut. Und ich erzähle euch jetzt einfach mal, wie es funktioniert. Also, wenn wir in das Onsen betreten, Öffnungszeiten waren hier 10 bis 21 Uhr. Manche gehen sogar bis 23 Uhr. Und, jetzt halten euch fest, vielleicht sogar bis 26 Uhr. Was auch lustig oder was besonders in Japan ist, wenn was bis zum Folgetag 2 am Morgen geht, ziehen sie einfach die 2 Stunden noch auf die 24 drauf. Also deshalb wohl nicht erschrecken, wenn irgendwas von 10 bis 26 Uhr aufhört, hat das praktisch bis 2 am Folgetag morgens noch auf. Als eine Vorstufe müssen da meistens die Straßenschuhe einsperren. Entweder immer 100 Yen bereithalten, falls es was kostet, oder halt einfach jeder normaler Schlüssel. Meine Wanderschuhe haben gerade so in das Fass drin gepasst. Hat schon mal gut begonnen. Dann in Socken bekleidet. Ja, können auch barfuß machen, geht es dann praktisch in den Kassenbereich. Wenn das ein bisschen größer ist, gibt es dort Automaten. Dort könnt ihr eigentlich normalerweise euer Ticket einfach ziehen. Meins hat jetzt gekostet, weil es Hauptsaison war, 1200 Yen, also so knapp 10 Euro. Hab aber auch schon Onsen gesehen, die bei 2832 liege. Ja, aber scheint irgendwie, ob das irgendwas Besonderes ist oder so, kann ich euch nicht sagen. Bilder gibt's natürlich leider keine von drinnen, von außen habe ich ein paar gemacht, findet dann im normalen Blogbeitrag. Am Automat könnt ihr dann noch, und das empfehle ich euch und vergessen's nicht, könnt ihr euch noch Handtücher kaufen, / mieten. Also was für ein komplettes Set kostet 250 Yen, das ist praktisch ein großes Handtuch und ein kleines, wobei das kleinere dürfen da behalten, das ist dieses dünne, wo du dich eigentlich nur so ein bisschen bedecken kannst. Das andere ist ein großes zum Abtrocknen. Aber wie gesagt, da könnt ihr euch normalerweise auch ein eigenes mitbringen. Ich hatte leider mein Mikrofaser Badetuch leider im Hotel vergessen. Aber war ja auch eine spontane Aktion. Egal. Dort praktisch in einem Vorraum, wo nach Männer und Frauen getrennt, könnt ihr euch praktisch umziehen. Dort gibt es auch später noch so ein paar Sitzgelegenheiten und Spiegel, also zum Föhnen. Und ihr zieht euch dann praktisch komplett aus und tun alles in diesem Spind verstauen. Ja, da habt ihr praktisch dieses kleine weiße Handtuch. Und dann kommt's Allerwichtigste, und das, wie gesagt, nicht vergessen, vorher gründlich waschen, sonst sind er geoutet, sonst gibt's Blicke, sonst fallen da übelst auf. Das ist eigentlich super peinlich. Ist aber, wie gesagt, so kleine abgetrennte Waschräumliche, wo es auch so einen Hocker gibt, sitzen eigentlich einfach drauf. Normalerweise ist natürlich Etikette, dass das vorher schön sauber abgesprüht ist und so. Wie gesagt, wenn du ein bisschen empfindlich bist, kann das nochmal machen. Ihr sitzen euch auf den Hocker drauf. Und dann haben wir hier voll die Pflegeprodukte. Es gibt Shampoo, es gibt Conditioner, es gibt Badeseife, es gibt Schüssel, es gibt Duschhahn. Ihr könnt die Wassertemperatur instellen. Ja, und dann auf jeden Fall geht's richtig ab. Könnt ihr euch mal richtig schön wäschen. Ja, das nochmal so sauber waren wie noch nie. Weil wenn ihr euch umgucke, jeder wäscht sich doch vielleicht so 10 Minuten lang oder so. Egal. Was in manchen Berichten noch heißt, man soll sich die Haare nicht nass machen. Und deshalb wäre dieses Tuch auch da, um sich das auf den Kopf zu legen. Da es bei mir ungefähr so 15 Grad war und alle anderen sich auch die Haare gewaschen habe und ich auch ziemlich verschwitzt war, weil ich hier, wie gesagt, 500 Höhenmeter auf den Berg gewandert bin, habe ich mich auch Haare gewaschen mit einem schönen Conditioner schon da drauf. Und wie gesagt, also zu der Uhrzeit, ich bin um 14.30 Uhr rein ins Onsen. So, wenn ihr dann praktisch schön gewaschen seid, ja, dann könnt ihr beginnen, in die verschiedenen Bäder zu gehen. Ja, gibt Sitzbäder, gibt drei große Tauchbecken, wo vielleicht so 10, 15 Personen reinpasse, in verschiedene Temperaturbereiche. 38 Enz, 38, 4, 39, 8, 41 Enz. Dann gibt's noch, habe ich jetzt vergessen, Enz mit dem weiße Wasser und Enz mit dem rote Wasser. Wahrscheinlich irgendwelche Mineralien. Ja, und wie gesagt, dort alle nackig, alle schön drin. In der Regel, was heißt, wird nicht gesprochen, ein paar Japaner haben sich ein bisschen unterhalten. Muss vielleicht noch erzählen, ich war an einem Samstag da. Also wirklich super schönes Wetter, relativ voll. Aber ansonsten ist es weder hektisch noch laut. Also wie gesagt, ganz, ganz entspannt. Je nachdem, wie lange er wolle, 5-6 Minuten hier schön in dem Onsen sind, dann gehen er praktisch raus. Ich habe die Bäder so ein bisschen gewechselt und habe dann noch Saunagänge eingeplant. Also es gibt noch eine Sauna mit 12-Minuten-Timer, passend, vielleicht ein Raum, 12 Quadratmeter, die war, glaube ich, auf 90 eingestellt oder 85, 90. Habe nicht drauf gepasst, war auch ein Fernseher angeschlossen. Und dann habe ich, wie gesagt, zwischen meinen Baden habe ich dann noch Saunagänge gemacht. Nach dem Sauna gibt es nebendran noch ein 17,5 Grad kaltes Tauchbecken. Und was man dort auch machen soll, ist nach Saunagang duschen. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr euch immer mit dem Wasser ein bisschen abgraschen. Ist relativ ruhig. Man ruht sich auch dort ein bisschen aus, indem man einfach auf die also entweder ins Sitzbad geht, ins Wasser, fand ich relativ cool. Oder indem man halt einfach auf die Stühle geht. Ansonsten, kurz zu dem Klischee. Ja, das Klischee stimmt mit Männern. Es ist einfach so. Aber gut, okay. Gehe jetzt nicht so ins Detail. Kann ja hier im Unterwegs-Feed nicht so explizit setzen. Es ist so. Auf jeden Fall war ich dort dann, wie gesagt, drei Gänge. Was ich relativ nice fand, ist, so um 4:30 ist hier ja Sonnenuntergang. Sprich, ich habe dann noch schön in meinem Sitzbad gesessen und habe mir dann noch ein bisschen die Blätter angeguckt und habe ein bisschen gewartet, bis es dunkel geworden ist und so, und den Mond angeguckt. Und wie gesagt, ein paar Sterne gab es dann später noch zu sehen, aber der Sternenhimmel war nicht so. Auf jeden Fall, dann hat man aber schon gemerkt, dass die Temperatur abnimmt und ich glaube, so Kreislauftechnik war nach dem dritten Saunagang, weil in der Regel sauniere ich nicht. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal war ich vor 10, 15 Jahren in der Sauna. Wie gesagt, da war kreislaufmäßig, habe auch nicht so viel getrunken, nicht so viel gegessen und so. Da war dann schon ein bisschen Limit. Natürlich nichts Handy mitnehmen und natürlich auch nichts essen und trinken. Es gibt aber Wasserspender, also Trinkwasserspender. Können auch währenddessen ihr verdurchten, also praktisch nicht. Der Saunagang habe ich auch, wie gesagt, nur 6 Minuten schon schön angefangen zu schwitzen. Denk mal, das war rein von der Abhärtung oder so super Aktion. Und bin dann, glaube ich, so um 5:30 bin ich dann raus aus dem Onsen. Das heißt, ihr tut euch dann noch mal richtig schön waschen mit eure 3 Shampoos und Conditioner und wie auch immer. Und dann könnt ihr euch anziehen. Und dort ist auch noch ein Föhn für Haare zu trocknen. Denkt an Kurzexkursion, hier ist alles auf 110 Volt. Also nicht euren eigenen Föhn mitnehmen, insbesondere wenn er 2400 Watt hat und den anschließe, weil die Leitungskabel ja hier entsprechend dünner ausgelegt sind, das hat auch Kurzschluss verursacht. Also kurze Exkursion zum Thema Elektrogeräte. Wie gesagt, aber habe mich gut abgerubbelt mit meinem Handtuch. Und wie gesagt, aber das ist auch kein Problem. Dort gibt's auch noch Napping-Räume, also dort, wo ihr schön auf der Matte schön hinlegen und schlafen könnt. Es gibt Massage mit so Sessel, wo ihr Münze einwerfen könnt. Es gibt auch richtige Massage, die ihr euch vorbucht. Also, aber ich denke mal, ja, Termin war kein Problem. Die ihr euch so buchen könnt, war auch nicht teuer. Und es gibt natürlich ein Restaurant. Und wie gesagt, ich war nicht im Restaurant, ich war nichts essen. Ich bin dann noch an den Milchautomat, weil das fand ich relativ cool. Also Milch in Glasflaschen. Gab es dann auch noch Kaffee und, glaube ich, noch eine Schokomilch, 130 Yen. Waren aber, glaube ich, nur so 200 Milliliter. Also war jetzt nicht so die Superportion. Was es unten im Restaurant gab, ist kostenloser grüner Tee. Habe ich mir auch noch einen geholt. Ja, und dann, wie gesagt, war mein erster Onsen-Besuch erledigt. War jetzt nicht mein letzter. Definitiv. Also wie gesagt, war sehr, sehr entspannt, fand ich cool. Ach so, von der Atmosphäre her, man kann sich, wie gesagt, zwar jetzt nicht unterhalten und so, weil man, wie gesagt, habt ihr die Folge schon gehört, der 1%er ist. Also ich kann euch definitiv auch hier bestätigen, ich war der Größte, Zwinker, der größte und der einzigste Europäer hier. Obwohl es bisher an der Touri-Hochburg war oder so, fanden die das irgendwie, entweder haben sie es nicht gesehen, weil das in Verbindung war mit dieser Station und dem Restaurant, oder irgendwie sie waren nicht so. Aber ich fand es, wie gesagt, nach der Abwunderung ein schöner Abschluss. Und wie gesagt, wollt ihr auch abhaken. Also wie gesagt, wenn ihr in Japan seid, auf jeden Fall auch ins Onsen. Was auch hier wirklich stimmt, in Anführungszeichen, ist, dass Tattoos nicht gern gesehen sind. Und wie gesagt, da ich keine habe oder so, hat es mich jetzt nicht tangiert. Es wird aber auch tattoo-freundliche Onsens geben. Aber wie gesagt, bevor ihr an dem Automat bezahlt, reden einfach mit den Leuten. Und vielleicht gibt es so eine Ausnahme oder so. Aber wie gesagt, sonst ist mir nichts aufgefallen. Alles klar, dann beenden wir mal die Spezialfolge Onsen. Bis dann, servus.